Das Thema ist also mit diesem schönen Begriff der Kategorien aufgehängt. Es geht also schlichtweg darum, dieses Problem, was Fetischismus eigentlich ist. Jetzt dieser Begriff Fetischismus, da denkt man an Wahnfetischismus in diesem landläufigen Sinne, wie auch Sexualfetischismus und so weiter. Und ich würde also es vorziehen, vom Begriff der Fetischkonstitution zu sprechen. Also um darauf zu verweisen, das ist ja auch in der Sozialwissenschaft ein altes Problem und ein Thema. Es geht um gesellschaftliche Konstitution. Wie ist Gesellschaft, wie ist diese Gesellschaft konstituiert? Wie ist sie verfasst? Nicht im Sinn einer politischen Verfassung, sondern im Sinne ihrer Reproduktionsweise. Und in dem Sinne verweist Fetischkonstitution auf diesen konstitutiven Zusammenhang. Nun ist es so, dass Marx eigentlich das relativ oder ziemlich unausgeführt gelassen hat. Also der Fetischbegriff, der kommt ein paar Mal vor, gerade eben im berühmten Fetischkapitel am Anfang, das Kapital, und ist sonst nicht weiter, auch was seine Konsequenzen angeht, was die epistemische Seite angeht, was die berühmte eben Methode angeht, ist also nicht weiter expliziert. Deswegen ist eben da sozusagen die Aufforderung, das selber weiterzudenken, denn Marx ist ja auch nicht dazu gekommen, irgendwie einen Abschluss zu finden. Es ist eben diese riesige Textmasse, dieser Torso sozusagen an Theorieproduktion. Und es gibt nun aber einige Hinweise, einige sogenannte Stellen. Ja. Diese Stellen, die sind verstreut. Ich werde jetzt drei Zitate da mal bringen, die auch entsprechend prominent sind. Allerdings prominent ist das erst im Gefolge nach dem Zweiten Weltkrieg, also als die Diskussion anfing, im Gefolge von Rostolsky und anderen, die ja so angefangen haben, das zu problematisieren, nicht einfach sozusagen die berühmte dogmatische Versicherung, das ist halt die Bibel sozusagen, ne? Das Kapital, und da gibt's nichts weiter zu sagen, sondern eben angefangen haben, diese philologische Aufarbeitung, diese Textmasse, dass es eben einen Unterschied zwischen dem Rohentwurf, den berühmten Grundrissen und dem Kapital und dann zwischen der Erstauflage 1867 und dann der Zweitauflage 1873 große Umarbeitungen stattgefunden haben und so weiter und so weiter. Und da fing es dann an, und die Stellen, die ich jetzt da habe, die drei, die haben dann vor allem in der sogenannten neuen Marx-Lektüre und da auch wieder speziell beim Backhaus, Hans-Georg Backhaus, eben einen prominenten Status. Allerdings die Konsequenzen, die daraus folgen, sind andere. Ne? Und ich muss auch klar sagen, zumindest in Gestalt von Michael Heinrich hat auch die sogenannte neue Marx-Lektüre von Anfang an eine harte Ablehnung der wertabspaltungskritischen Position, also nicht bloß in krisentheoretischer Hinsicht, auch eingenommen. Also da gibt es einen Gegensatz, aber das kann ich jetzt nur kursorisch ein bisschen rausarbeiten. Jetzt geht es mir erstmal um die Darstellung. Also jetzt diese drei Zitate. Das erste, das ist aus den Grundrissen, geschrieben 1857-58, und zwar da gleich ziemlich am Anfang. Das Zitat lautet: Wie überhaupt bei jeder historischen sozialen Wissenschaft ist bei dem Gang der ökonomischen Kategorien immer festzuhalten, dass, wie in der Wirklichkeit, so im Kopf, das Subjekt, hier die moderne bürgerliche Gesellschaft, gegeben ist und dass die Kategorien daher Daseinsformen, Existenzbestimmungen, oft nur einzelne Seiten dieser bestimmten Gesellschaft, dieses Subjekts ausdrücken. Zitat Ende. Also da steckt jetzt einiges drin. Aber jetzt bringe ich erstmal das zweite Zitat. Das ist aus der Zweitauflage des Kapitals, so die gängige MEW, Band 1, auch so schon im ersten Teil davon. Zitat: Derartige Formen bilden eben die Kategorien der bürgerlichen Ökonomie. Es sind gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenformen für die Produktionsverhältnisse dieser historisch bestimmten gesellschaftlichen Produktionsweise. Zitat Ende. Ja, und das dritte Zitat, das hat auch einen prominenten Stellenwert, das ist ein Brief aus dem Jahr 1858 an den Herrn Lassalle. in diesem Brief an LaSalle, da kommt eben das Zitat, das ich jetzt bringe. Die Arbeit, also er gibt so eine Absichtserklärung dem LaSalle gegenüber, was er jetzt dazu zu schreiben gedenkt und was, worum es da gehen soll. Das bezieht sich auf die ein Jahr später erschienene Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie, also dieser relativ schmale Band, der dann in Fortsetzungen weiter erscheinen sollte, also, und dann später aber zum Kapital umgearbeitet wurde. Also Zitat, die Arbeit, um die es sich zunächst handelt, ist Kritik der ökonomischen Kategorien oder, if you like, das System der bürgerlichen Ökonomie kritisch dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des Systems und durch die Darstellung Kritik desselben. Zitat Ende. Ja, also diese drei Zitate, die werden da immer wieder rumgewendet, weil das eben so Hinweise sind, die der Marx dann auch selber gegeben hat, wie man eventuell dieses ganze Fetischproblem aufschlüsseln könnte. Und ich möchte jetzt zuerst mal den Blick darauf richten, dass hier der Marx nicht von einem gesellschaftlichen Verhältnis im Sinne eines Verhältnisses von Personen oder Individuen oder eben Subjekten spricht, sondern er nennt die Gesellschaft selber das Subjekt. Das Subjekt, die moderne bürgerliche Gesellschaft. Dieser bestimmten Gesellschaft, dieses Subjekts. Und ich denke, das verweist auf das, was dann im Kapital später wieder erscheint, dieser berühmte Begriff des automatischen Subjekts. Die Gesellschaft ist hier also sozusagen ein Subjekt sui generis, das also sich unterscheidet von dem, was die tatsächlichen unmittelbaren Beziehungen der Menschen untereinander sind. Ich denke, das ist auch diese Doppelheit, das, was auch der Backhaus immer wieder thematisiert, also die subjektiv-objektive, oder ich würde es eher sogar umdrehen, die objektiv-subjektive Konstitution. Nicht? Dass es also gleichzeitig die Gesellschaft ein Objekt und ein Subjekt ist, und aber ein Subjekt sui generis, dieses automatische Subjekt, was eben heißt, dass hier ein Denken und Handeln stattfindet in einem Konstitutionszusammenhang, der vorausgesetzt ist, und wo also dann dieser Begriff oder diese Frage, was ist ein gesellschaftliches Verhältnis, nicht so beantwortet werden kann. Es ist ein Verhältnis zwischen den Menschen. Und den Fetisch versteht man dann so, die Fetischkonstitution, naja, dieses wirkliche Verhältnis zwischen den Menschen, nämlich eben dann das Verhältnis Kapitalisten und Arbeiter, nicht, oder noch andere Personen oder Funktionskategorien, das sind eben die Verhältnisse zwischen diesen Menschen und Menschengruppen, und der Fetisch, das ist bloß eine Verschleierung. Das macht eine sachliche Verschleierung von den wirklichen Beziehungen der Menschen untereinander. Und ich denke, was hier der Marx in dieser Stelle sagt und was dann in dem Begriff des automatischen Subjekt wiederkehrt, das bedeutet im Grunde was anderes, nämlich das gesellschaftliche Verhältnis ist quasi ein Selbstverhältnis dieser verselbstständigten Kategorien. Deswegen ist es nicht einfach ein Schein oder ein Schleier, sondern es ist der berühmte reale Schein. Die Konstitution ist wirklich so, dass hier ein Selbstverhältnis von verselbstständigten Kategorien da ist. Und natürlich wird es von den Menschen vollzogen. Ja? Und ihre Beziehungen sind davon bestimmt, aber eben davon bestimmt. Deswegen sagt Marx ja auch, spricht er von der Personifikation der Kategorien. Der Verhältnisse im Sinne dieses Selbstverhältnisses der Kategorien. Also man kann nicht sagen, wie das übrigens dann auch der Michael Heinrich dauernd tut und wie das auch eine andere Autorin der neuen Marx-Lektüre, die Nadja Rakowitz, die sind immer sehr schnell fertig damit zu sagen, das ist einfach eine Versachlichung oder eine Art Verschleierung dann der wirklichen Beziehungen. Und dann ist man wieder bei den Lohnarbeitern und Kapitalisten. Sondern eben dieses Selbstverhältnis der Kategorien, und die Menschen erscheinen auch für sich selber als Personifikationen von Kategorien, die berühmten Charaktermasken. Ne? Das ist ja ein analytischer Begriff und nicht eine Art Schimpfwort bei Marx. Ja, also dieser Begriff, das wäre schon mal das Erste, diese Paradoxie, diese Realparadoxie einer subjektiv-objektiven oder objektiv-subjektiven Konstitution, dieses automatische Subjekt, dieses Selbstverhältnis der Kategorien, an die sich scheinbar selbst bewegen, und die Menschen als deren Personifikation. Sie vollziehen das, aber es ist nicht ihr Verhältnis im Sinne von, dass es eine konstituierte Beziehung ist, die dann auch aufgeht in den Subjekten, wenn man also die Schleier durchdringt. Das geht eben nicht auf in diesen Subjekten. Und deswegen sind sie gerade Subjekte, das wäre eben auch diese Kritik des Subjektbegriffs oder des Subjekts oder der Form Subjekt, bezieht sich eben auch darauf, ne, dass die Form Subjekt eigentlich genau diese Realparadoxie, dieses Selbstverhältnis der Kategorien ausdrückt, was die eigentliche Fetischkonstitution ist und die Menschen bloß als Personifikation. Und gerade in dem Sinne sind sie Subjekte, weil sie eben diese Personifikationen der verschiedenen, des kategorialen Zusammenhang dieses automatischen Subjekts, dieses scheinbar sich selbst bewegenden Verwertungsprozesses sind. Das ist jetzt mal das eine. Damit zusammenhängt, wenn man das jetzt erkenntniskritisch fasst, dass es hier nicht wie in der gesamten Wissenschaftsauffassung nicht um, bei der Erfassung dieser Zusammenhänge, nicht um wissenschaftliche Konstruktionen handelt, eines äußeren Objekts oder Objektzusammenhangs. Das ist ein ganz eigentümlicher Gegenstand. Und da kommt jetzt eben dieses Verhältnis. Es sind, wie in der Wirklichkeit so im Kopf, es sind Daseinsformen, Existenzbestimmungen und andererseits, wie im zweiten Zitat dann, objektive Gedankenformen. Das heißt, das ist schon da, bevor etwas erkannt wird, und zwar egal, ob im Alltagsverstand oder im Vollzugshandeln oder eben im Versuch der wissenschaftlichen Rekonstruktion. Es ist ein a priori. Es ist eine Matrix, eine Wahrnehmungsstruktur, die schon vorgeschaltet ist, bevor man überhaupt irgendwas anschaut, betrachtet oder untersucht und so weiter. Und das widerspricht natürlich der gängigen Wissenschaftsauffassung, dass es eben sozusagen ein voraussetzungsloses Subjekt gibt, das äußere Objekte oder Objektzusammenhänge untersucht und die dann wissenschaftlich konstruiert mit wissenschaftlichen Kategorien. Und das, denke ich, das verfehlt also der Michael Heinrich auch in seinem neuen Buch da, wie das Marxische Kapital lesen. Also da scheint ihm der ganze Zusammenhang nicht klar zu sein, weil da sagt er dann, zwischen der Kategorie, dem wissenschaftlichen Ausdruck für ein soziales Verhältnis und dem sozialen Verhältnis selbst ist aber zu unterscheiden. Das eine sind soziale Verhältnisse der Menschen in einer Gesellschaft, also gerade wieder in dem landläufigen Sinne, wie ich vorhin gesagt habe, nicht, die Verhältnisse als Beziehungen, die bloß unter dem Versachlichungsschleier liegen. Das eine sind soziale Verhältnisse der Menschen in einer Gesellschaft, das andere, die Kategorien, sind Begriffe, wissenschaftliche Konstruktionen, um diese Verhältnisse zu erfassen. Und ich denke, da verwechselt er hier das Problem der theoretischen Darstellung mit dem Status der Kategorien. Das sind eben diese a priorischen Kategorien, die gelten genauso für das wissenschaftliche Denken. Deswegen sind sie ja auch in dieser Doppelheit immer da. Es sind auch im Alltagsverstand präsent, weil es eben Daseinsformen sind, Existenzbestimmungen und gleichzeitig objektive Gedankenformen. Also diese ganzen Kategorien Arbeit, Geld, Ware und so weiter, Recht, Staat, die sind a priorisch präsent und deswegen gelten sie auch für das wissenschaftliche Denken. Und jetzt setzt da eben dieses dritte Zitat ein von Marx. Im Grunde sagt er nämlich, diesen Zusammenhang zu erkennen, das geht nicht nach dem landläufigen Wissenschaftsverfahren. Das hieße nämlich nach diesem Verfahren, ich konstruiere wissenschaftlich ein äußeres Objekt, das heißt ja schon zu verfehlen, dass ich ja schon a priori sozusagen in dieser Matrix drin bin. Und um das zu erkennen, kann man eigentlich das nur in der Form der Kritik machen. Also Erkenntnis geht bezüglich dieses entscheidenden Gegenstandes der gesellschaftlichen Daseinsformen, Existenzbestimmungen und damit der objektiven Gedankenformen, geht überhaupt nur in der Form der Kritik. So verstehe ich also das, diesen Brief an Lassalle. Das heißt, das ist jetzt hier nicht einfach nur das Darstellungsproblem, sondern das ist eigentlich schon das Erkenntnisproblem. Ja, also diesen Zusammenhang zu durchschauen, geht nur in der Form der Kritik und damit ist es was anderes als Wissenschaft. Im Grunde steckt damit für mein Dafürhalten nach eine grundsätzliche Wissenschaftskritik drin. weil das gilt natürlich nicht nur für diesen spezifischen Gegenstandsbereich der gesellschaftlichen Daseinsformen, Existenzbestimmungen und der dazugehörigen objektiven Gedankenformen, sondern wenn und weil das so ist, heißt es dann auch für die Weltwahrnehmung überhaupt. Diese Matrix, eine Art Brille, die man da aufhat, die eine Art Rasterung der gesamten Weltwahrnehmung, das gilt natürlich genauso für die Naturbeziehung, damit auch letztendlich auch für die Naturwissenschaft, überhaupt für alle Gegenstandsbereiche. Die sind eben gefiltert durch diese historisch bestimmte gesellschaftliche Matrix dieses Zusammenhangs von Daseinsformen und objektiven Gedankenformen. Jetzt wäre der nächste Schritt, nachdem dieses Problem mal erkannt ist, was die Fetischkonstitution eigentlich bedeutet. Also viel zu einfach eben diese Vorstellung, bloßer Schleier, den zieht man weg und dann sieht man, wie es wirklich ist. Weiterer Punkt, nämlich möchte ich die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Marx hier von Formen spricht. Also da Existenzbestimmungen im Sinne von Daseinsformen und dann eben entsprechend objektiven Gedankenformen. Und das ist zunächst mal so in der politischen Ökonomie oder VWL oder eben dann in deren Kritik, sind diese Formen ja der Inhalt. Der Gegenstandsbereich, das sind diese Formen, um die sich's dabei dreht. Und natürlich darf man hier nicht vergessen, dass diese Formen ja auch einen Inhalt haben, nämlich eben den wirklichen Lebensprozess mit all den Ebenen, die da mit drin sind, die berühmte kulturell-symbolische und die sozialpsychologische und die natürlich die Naturbeziehung, den berühmten Stoffwechselprozess mit der Natur. Und das wird alles gerastert, gefiltert durch diese Wahrnehmungs- und Handlungsstruktur dieser a priorischen Matrix, also dieser Daseinsformen und Gedankenformen. Und natürlich sind das zwei Sachen. Das heißt, es ist immer festzuhalten, dass dieser wirkliche Inhalt nie völlig in dieser Form aufgeht, dass das an sich schon eine Reibungsfläche bildet, eben weil das ja nicht ein selbstbewusstes Handeln ist, das sozusagen aufgeht in dem, was die Menschen miteinander und mit der Natur machen, sondern sie sind eben konstituiert. Und das ist erstmal schwer durchschaubar. Und dass es überhaupt was spezifisch Historisches ist, das man auch abschaffen kann, das ist erstmal gar nicht denkbar. Da kommen ja dann diese ganzen Verrücktheiten raus mittlerweile, dass man eigentlich wüsste, so ganz materiell oder in den Zugriffsmöglichkeiten, was zu tun wäre, um zum Beispiel die berühmte Klimakatastrophe zu verhindern. Aber man kann es nicht, weil sozusagen die Konstitution, dieses automatische Subjekt, diese Matrix, diese Daseinsformen, Existenzbestimmungen eben was anders sagen. Ja, was als Sachzwang erscheint. Ne? Und es ist ja auch wirklich ein Sachzwang, solange man nicht eben diese Daseinsformen auch abschafft, ne? Sich derer entledigt. Damit natürlich auch durch die eigenen objektiven Gedankenformen hindurch muss, die sozusagen aufsprengen muss, dass man das als eine Art Gefängnis erkennt, das ist eben nicht leicht. Also, aber es gibt diese Reibungsfläche, der wirkliche Lebensprozess in dem jetzt kurz skizzierten Sinne und der in diese Formen gebannt ist. Und da diese Reibungsfläche ist also eine Ebene überhaupt zu dieser Erkenntnis oder Darstellung dann in Form der Kritik überhaupt gelangen zu können. Das Zweite, was dieses Forminhaltproblem ausmacht, das bezieht sich jetzt speziell auf die Gedankenformen, objektive Gedankenformen. Das bedeutet natürlich, das ist diese Wahrnehmungsstruktur, Denkstruktur, aber die hat natürlich auch Inhalte. Und sobald sich die auf die Gesellschaft richten, solange man nicht sozusagen diese Erkenntnis in der Form der Kritik hat, also diesen Zusammenhang überhaupt zu durchschauen, wird das mit Sicherheit Ideologie. Die Ideologie würde ich aber jetzt hier bestimmen als den Denkinhalt. Das ist das, was sozusagen, wenn man diese objektive Gedankenform, diese Denkform nicht durchschaut oder nicht durchbricht, dann und damit auch nicht zu der Erkenntnis in der Form der Kritik kommt, dann muss es natürlich trotzdem gedanklich verarbeitet werden, dieses ganze Widerspruchssystem, dieser Widerspruch von wirklichem Lebensprozess und dieser zwanghaften Fetischformkonstitution. Und wenn das affirmativ verarbeitet wird, dann erscheint es als ideologischer Inhalt. Und diese ideologischen Inhalte haben natürlich eine breite Fächerung, auch eine gewisse Staffelung, das wäre noch ein eigener Untersuchungsgegenstand. Aber die Voraussetzung dafür ist eben diese Konstitution nicht bloß als Existenzbestimmungen oder Daseinsformen, sondern gleichzeitig als objektive Gedankenform. Und solange man in dieser objektiven Gedankenform denkt und nicht zu der Kritik dieser Form selber kommt, muss das Ideologie werden, in diesem Sinne von falschem Bewusstsein oder richtiges Bewusstsein, falsche Verhältnisse und wie immer das umschrieben wird, ist ja auch eine Realparadoxie. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt, nämlich Marx spricht hier von der Bewegung, Gang der ökonomischen Kategorien und das kann man auch verschieden interpretieren, weil es ist eben hier nur eine Stelle, also man kann da jetzt auch nicht zu viel reinlegen. Aber für mich ist, denke ich, wichtig, dass diese Kategorien nicht starr sind, dass die nicht nur in dem Sinne historische Kategorien sind, dass sie der Kapitalismus eben als diese Fetischkonstitution irgendwann mal in die Welt gekommen ist, irgendwie ist er hergestellt worden, dann ist seitdem ist er da und irgendwann wird er wieder aufhören und dann sind auch diese Kategorien weg, falls man da jemals rauskommt. Und dazwischen ist es einfach, das sind in ahistorischer Starre verharrt das und das, was sich bewegt, das ist bloß äußerlich akzidentiell. Also die ganze Entwicklung, die drei industriellen Revolutionen, die Umwälzungen, die Prozesse von Individualisierung und so weiter, die Veränderung der Sozialcharaktere, das ist alles akzidentiell und die Kategorien verharren in Starre. Das, denke ich, ist im Marxismus in gewisser Weise sogar ein eingefleischtes Verständnis, wobei dann die beiden Möglichkeiten bestehen. Entweder es rückt sozusagen dieses starre kategoriale System, das er sowieso nicht als diese Fetischkonstitution wirklich durchschaut ist, weil man eben denkt, bestenfalls ist es ein bloßer Schleier, ne, und dahinter kommt der Kapitalist-Arbeiter zum Vorschein, aha, haben wir es ja. Diese kategoriale Starre, das rückt in den Hintergrund, ne, das hat man halt, das kann man auch dann nachlesen, schulen. Ne. Aber die Untersuchung, weil man sich ja in der Praxis in diesem wirklichen historischen binnenhistorischen Prozess bewegen muss. Der Kapitalismus ist eben Dynamik, Binnengeschichte auch, Binnenprozess. Untersucht man dann halt sozusagen ohne Beziehung oder jedenfalls ohne systematische Beziehung zu diesen Kategorien. Die bleiben dem äußerlich. Dann hat man halt diese ganzen Untersuchungen, Fordismus, Postfordismus, dies und das, aber es wird nicht in Verbindung gebracht zu einer Bewegung der Kategorien selber. Und umgekehrt, das wäre jetzt für mich die neue Marx-Lektüre. Nicht? Man beschäftigt sich nur mit diesen Kategorien, fieselt das auseinander, die Wertformanalyse, was ja nicht verkehrt ist, ne? Darum, das meine ich jetzt damit nicht, aber setzt das nicht mehr in Beziehung zu der wirklichen, realen, konkret historischen Dynamik. Das heißt eben zum Beispiel, was man jetzt nicht verlangen kann, ist, dass jede einzelne Arbeit oder jeder einzelne Aufsatz das leistet. Ne? Man kann auch durchaus weil ein Buch oder ein Text verfassen, in dem man wirklich ganz eng an diesem Problem dieser Kategorien und ihrer Beziehung zueinander bleibt. Aber als Theoretikerin oder überhaupt als Strömung oder Richtung, als theoretische Position, muss man eigentlich das zusammenbringen. Und wenn das völlig außen vor bleibt, keine soziologische Analyse, keine ökonomische Analyse, die ganze dritte industrielle Revolution, der Prozess der Globalisierung, die Prozesse der Individualisierung, null Bezug, ja, null. Also es wird dann nicht mehr gesehen, dass diese Kategorien überhaupt nur in der Form der Bewegung existieren, dass die ja diesen konkret historischen Prozess auch mitkonstituieren und dass man sozusagen das ja nur ein analytischer Gesichtspunkt ist, sie, um sie überhaupt verstehen zu können, auch mal für sich zu betrachten. Aber sie dann endgültig daraus zu nehmen und dann auseinanderklaffen zu lassen, Analyse, konkret historische Analyse und eben diese kategorialen Bestimmungen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu erkennen und zu kritisieren. Und ich denke, das hat auch was zu tun mit der Ideologiekritik, weil Ideologiekritik bezieht sich ja auch auf den historischen Prozess der Ideologien. Die konstituieren sich ja immer neu und gehen auseinander hervor und haben auch Konfigurationen sozusagen ideologische, die mit diesem konkret historischen Prozess zusammenhängen. Also auch die Ideologie hat eine Geschichte im Modernisierungsprozess. Alle Momente von Ideologie, auch Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Und wenn man das jetzt auch wieder ablöst von der konkret historischen Analyse, dann wird auch die Ideologiekritik unwahr. Dann wird man zum Beispiel kurzschlüssige Analogien setzen, wie das mit diesem Unsinnsbegriff des Umma-Sozialismus von den Antideutschen geschieht. Das heißt, es wird nicht konkret historisch analysiert, wie jetzt Antisemitismus und auch das Übernehmen dieses europäischen Ideologems ihn jetzt im Nahen Osten oder im Iran oder anderswo, wie das konkret vermittelt ist. Ja, nur dann kann man ja auch sehen, was bedeutet das jetzt und das in seinem Zusammenhang sehen, sondern es wird einfach eine kurzschlüssige Analogie hergestellt. Umma-Sozialismus ist irgendwie sowas wie Nationalsozialismus. Nicht? Und wenn alle Vermittlungen, die da sind, weil das ja eben nicht vom Himmel gefallen ist, die werden durchgestrichen, im Sinne einer kurzschlüssigen, dann natürlich auch politischen Schlussfolgerung. Also das nur als Illustration. Ich komme jetzt zur nächsten Fragestellung, also ich habe jetzt versucht, das so ein bisschen einzukreisen, nämlich diese Kategorien, diese Daseinsformen, Existenzbestimmungen und dann eben andererseits objektive Gedankenformen, die bilden ja einen systematischen Zusammenhang. Ich möchte da die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass der Marx hier sagt, oft nur einzelne Seiten dieser bestimmten Gesellschaft, dieses Subjekts. Also diese Daseinsformen, Existenzbestimmungen in der Wahrnehmung sind das sozusagen einzelne Kategorien. Man kann sie gleichzeitig als Alltagskategorien, als Bewusstseinskategorien, aber auch als wissenschaftliche Kategorien, die bilden einen Zusammenhang. Das ist eben genau das, was ich diese a priorische Matrix genannt habe, nämlich diese Kategorien, die verweisen aufeinander, die sind nicht auseinander ableitbar, sondern man könnte von Gleichursprünglichkeit reden. Also wenn man das jetzt als zwei Reihen erstmal aufmacht, dann hat man die eine Reihe, das wäre die sogenannte ökonomische, abstrakte Arbeit, Wert, Ware, Tauschwert, Geld, Markt, Kapital. Das sind also Daseinsformen, Existenzbestimmungen, die erst zusammen einen Kontext, die aufeinander verweisen, die auseinander hervorgehen. Und auf der anderen Seite Recht, Staat, Politik, Demokratie. Ich habe ursprünglich noch Nation dazu gesetzt. Wir hatten da mal eine kurze Diskussion, dass man hier bei dem Begriff der Nation wohl vorsichtig sein muss. Das ist sozusagen schon ein Übergang in eine kulturell-symbolische Kodierung und damit auch in Ideologiebildung, also Denkinhalt. Während also diese anderen Kategorien tatsächlich diese Daseinsformen, Existenzbestimmungen als solche sind. Also auch noch ohne Zutun von gedanklichem Inhalt, ideologischem Inhalt, diese Existenzformen, Daseinsbestimmungen. Wenn man jetzt diese beiden Reihen zueinander in Beziehung setzt, dann kann man jetzt nicht sagen, der Marx hat es eben nicht mehr ausgearbeitet, es ist eher der junge Marx, der die Kritik der Politik und des Rechts hat, in der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie und so weiter, während er dann auf der Stufe des Kapital, da kommt es nicht mehr. Also das wollte er ja ursprünglich auch noch machen. Aber es ist eben schon klar, es gibt diesen Zusammenhang, diesen auch Verweisungszusammenhang, wo diese Kategorien auseinander hervorgehen, wo man also nicht sagen kann, da kommt das Kapital und dann braucht es halt einen Staat. Oder umgekehrt, der moderne Staat entsteht und der macht dann irgendwie das Kapital. Also so das Henne-Ei-Problem. Ne? Irgendwie ist da was da und das ist aus dem anderen abgeleitet. Sondern das ist gleich ursprünglich, man kann es auch konkret historisch untersuchen, gleich ursprünglich die Entstehung von Kapital und Staat und modernem Recht und Herausbildung von abstrakter Arbeit und universellem Markt, Konkurrenz und so weiter. Gleich ursprünglich, nicht alles unmittelbar gleichzeitig in ungleichzeitigen Schüben, aber gleich ursprünglich im Sinne von einem Verweisungszusammenhang, der dann ein umfassendes Weltverhältnis, eine umfassende Weltwahrnehmung und Selbstwahrnehmung konstituiert, durch diese kategoriale Matrix hindurch. Und wenn man jetzt das versucht aufzubrechen oder in seiner Kernstruktur wahrzunehmen, da muss man ja sagen, diese beiden kategorialen Reihen, die da aufeinander verweisen, da kommt natürlich das Geschlechterverhältnis nicht vor. Es ist aber ja da. Und dass es da nicht vorkommt, das ist jetzt sozusagen schon die Art und Weise, wie diese Matrix auch die Wahrnehmung strukturiert. Dass also die in den wissenschaftlichen Apparat oder den Kategorien, die in der wissenschaftlichen Konstruktion dieser Kategorien, das Geschlechterverhältnis schlichtweg nicht auftaucht. Sondern es erscheint als der abstrakt universelle Zusammenhang dieser Kategorien. Und wenn man das jetzt mit reinnimmt, dann könnte man vielleicht sagen, die Kernstruktur des Ganzen, das ist eigentlich abstrakte Arbeit und geschlechtliche Abspaltung. Und der ganze kategoriale Zusammenhang, der ist darauf bezogen oder hängt da drin sozusagen. Also dieser Aufbau, dieses Aufeinanderverweisen dieser ganzen Kategorien, wie sich abstrakte Arbeit darstellt, wie das diese Rechtsform hervortreibt und bedingt. Und auf der anderen Seite ist in diesen beiden Reihen auch immer das Geschlechterverhältnis anwesend. Das ist das, was Roswitha immer betont hat. Das hockt nicht in einer bestimmten Sphäre der sogenannten Privatheit oder nur der Paarbeziehung oder so, sondern dieses Abspaltungsverhältnis, das durchzieht all diese Kategorien. In der einen oder anderen Weise lässt sich das auch empirisch nachweisen und konkret historisch eben auch analysieren, was ich jetzt natürlich nicht machen kann. Also wenn man diesen Zusammenhang hat, diese a priorische Matrix als umfassendes Weltverhältnis, was eben dann, wie gesagt, auch die Naturwissenschaft, die überhaupt den ganzen Wissenschaftsapparat mit einschließt, die ganze Vorgehensweise, das Methodenverständnis und so weiter, bedingt, dann hat man also etwas Umfassendes, was dann auch wieder auftaucht als Vernunftbegriff. Nicht? Also dieses Umfassende durch diese a priorische Matrix, durch diese Einheit von Daseinsformen und objektiven Gedankenformen, stiftet eben dieses umfassende Weltverhältnis. Da gibt es jetzt nun ein Problem, weil da kommt jetzt eben die Ontologie bzw. Ontologisierung mit rein, dass also unter dem Namen der Vernunft verstanden wird, sozusagen menschliche Erkenntnisfähigkeit oder menschliche Denkfähigkeit schlechthin. Was da ein altes Problem in der Philosophie ist, was dann übrigens auch in bestimmter Weise mal bei Marx auftaucht, das ist ein Unterschied von Verstandesbegriffen und Vernunft. Das ist auch bei Kant. Und in der Philosophie, also ich habe es, glaube frühestens bei dem Nikolaus von Cus, wo der diesem Theologen und Philosophen des Spätmittelalters beziehungsweise der Beginnenden, also 15. Jahrhundert, wo also das auftaucht. Und zwar geht es ungefähr so, die Verstandesbegriffe, das sind einfach die Abstraktionen. Die sind ja gegeben mit der Sprache, damit ein Menschsein überhaupt. Ist also, gehört sozusagen, wenn man es reflektiert, der philosophischen Anthropologie an oder eben ist eine ontologische Bestimmung. Kann man ja schlecht abstreiten, also die Menschen haben vermutlich, seit sie irgendwie entstanden sind, eben auch gesprochen. In der Sprache ist sozusagen der ganze Abstraktionszusammenhang im Sinne von Nominalabstraktion, also der Welt werden Namen gegeben, das sind Abstraktionen, Haus, Baum, Tier, nicht? Löwe und so weiter. Und diese Abstraktion, diese Namen, dieses Numinose, das ist sozusagen, ja, gehört zum Menschsein schlechthin. Nun ist aber klar, dass ja diese ganzen Verstandesbegriffe, diese Nominalabstraktionen, das ist ja noch keine umfassende Weltwahrnehmung. Das steht ja alles so nebeneinander, nicht? Diese Fülle der Nominalabstraktion, der Benennungen. Und das muss ja jetzt synthetisiert werden, zu einer umfassenden Weltwahrnehmung und auch zu einer Handlungsfähigkeit zu kommen. Und da taucht es dann auf als die Vernunftbestimmung, also in den Übersetzungen geht es dann meistens auch durcheinander, also Mens und Ratio im Lateinischen, mal ist das, was wir jetzt im Deutschen Verstand nennen, sozusagen die höhere synthetisierende Einheit und mal Vernunft, ne? Also umgekehrt. Also so in der neueren Philosophie und entsprechenden Auseinandersetzungen wird das meistens also Vernunft als diese synthetisierende höhere Form der Wahrnehmung, der Benennung der Weltwahrnehmung und des Weltverhältnisses und Verstand eben bloß die einfache Abstraktion sozusagen, diese Verstandesbegriffe. Und so wie das diskutiert wird in der Philosophie, also ich kann es jetzt natürlich nicht im Einzelnen referieren, wird es aber meistens so verstanden, dass beides in gleicher Weise ontologische oder anthropologische Bestimmungen sind. Die Menschen bilden schlechthin schon immer Abstraktionen, seit sie sprechen. Die Vernunft, diese synthetisierende Einheit, die das Ganze in so einer Synthese führt, das gehört auch zum Menschen schlechthin. Also schon immer in eine Vernunft als eine nicht historische, sondern universelle, ontologische Syntheseleistung verstanden. Und was der Marx jetzt da bringt, ist eigentlich was Ungeheuerliches in gewisser Weise, weil er hier, denke ich, zum ersten Mal sagt, nein, es gibt keine ontologische Vernunft. All das, wie hier diese Syntheseleistung stattfindet, das ist bestimmt durch die konkret bloß historischen kapitalistischen Daseinsformen, Existenzbestimmungen, und das sind eben auch objektive Gedankenformen. Das, was hier als die Syntheseleistung der Vernunft, zum Beispiel auch bei Kant dann, dargestellt wird, das ist nichts weiter als die kapitalistische Fetischvernunft. Also halt sozusagen in ihrer Logik dargestellt. Die kann man sowohl in den einzelnen Kategorien darstellen, als auch in ihrer Logik. Wenn man das jetzt ein Stück weiterführt, müsste man eigentlich sagen, diese gesamte Aufklärungsphilosophie, das gehört damit zur Konstitution der Moderne. Das ist sozusagen die Reflexionsgestalt, also wo man angefangen hat, das bewusst zu reflektieren, die Art, die heraufdämmernde kapitalistische Gesellschaft durch ihre Existenzbestimmungen und objektiven Gedankenformen, wie es da die Welt schon a priori synthetisiert wird, eine bestimmte Wahrnehmung konstituiert, das wird jetzt nochmal nachvollzogen, eben nicht in der Form Darstellung durch Kritik oder Erkenntnis durch Kritik, sondern genau reproduktiv. Ja? Das ist sozusagen dann scheinbar ein äußeres Objekt, was da auch der menschliche Erkenntnisapparat, und das untersucht man, und damit hat man sozusagen, reproduziert man in abstrakt logischer Gestalt, das fächert sich dann auf in Erkenntnistheorie, Ethik, Ontologie und natürlich auch bei Hegel dann vor allem Geschichtsmetaphysik, Geschichtsphilosophie. Aber das ist dann sozusagen die philosophische Reflexionsgestalt dessen, was schon a priori vorstrukturiert ist, also diese a priorische Matrix als Vernunft dann dargestellt. Natürlich, wenn man jetzt sagt, das Wesentliche eigentlich ist, erkennen kann man das nur in der Form der Kritik. Radikale Kritik heißt dann natürlich auch kategoriale Kritik, Kritik dieser Kategorien selber und ihres inneren Zusammenhangs, ihres Aufeinanderverweisens. Also das Aufsprengen dieses Gefängnisses heißt auch das in die Luft sprengen der bürgerlichen Vernunft und nicht ihre so als Vernunftanspruch toll, ne, muss man irgendwie weitertreiben, das ist ja völlig der ganze Zusammenhang dann nicht mehr durchschaut. Natürlich war dieser Vernunftanspruch oder dieses Vernunftversprechen war ja ein Kampfbegriff gegenüber der vorherigen Konstitution oder ihren Überbleibseln, also eben gegenüber der Religion, Kirche und so weiter. Es soll alles vor den Richterstuhl der Vernunft, heißt nicht, dass sozusagen die Menschen jetzt endlich selber durchsichtig und direkt aufeinander bezogen ihre Verhältnisse regeln, sondern heißt Richterstuhl der Vernunft, das klingt ja auch schon ein bisschen bedrohlich, heißt eben nichts als weiter als Unterwerfung des Lebensprozesses jetzt unter die Fetischkategorien, unter diese Daseinsbestimmungen, die gleichzeitig als Vernunft schlechthin erscheinen. Und dabei, jetzt mache ich nochmal einen kleinen Sprung, also kategoriale Kritik heißt dann eben auch Kritik dieser Vernunft, nicht von Vernunft schlechthin, sondern dass es eben überhaupt nur eine historische Vernunft gibt. Und um zu einer anderen historischen Vernunft jenseits dieser Fetischverhältnisse zu gelangen, muss man eben diese Aufklärungsvernunft abmurksen. Also geht leider nicht anders. Da gibt's jetzt dann natürlich einige Problemchen, weil natürlich habe ich das jetzt erstmal so umrissartig dargestellt. Und bei Marx ist es ja auch nur in diesen Fragmenten, ja. Und man müsste dem aber natürlich nachgehen, ja, in all diesen, wie diese Kategorien sich auffächern. Und ich möchte nur auf eine Sache hinweisen. Und zwar in diesem Weltverhältnis, in diesen Daseins-Existenzbestimmungen und Gedankenformen liegen zwei Handlungslogiken drin. Was dann in der Aufklärungsphilosophie noch nicht so genau getrennt ist, meines Wissens, oder bestimmt ist. Das eine ist eben die Produktionslogik der abstrakten Arbeit und das andere ist die Zirkulationslogik der Tauschverhältnisse, ne? Dieses Verhältnis Ware-Geld, die berühmte Ware-Geld-Beziehung, beziehungsweise Austauschverhältnisse. Und das wird natürlich jetzt in dieser bürgerlichen Vernunft auch irgendwie reflektiert. Und da gibt es eben genau das, was man auch durch verschiedene Wissenschaften, wo sich unerkannt sozusagen da so hindurchzieht, dass man immer mehr weggegangen ist von der Reflexion dieser Produktionslogik der abstrakten Arbeit. Gerade auch da, wo es unmittelbar um die Ökonomie selber geht, also in der Volkswirtschaftslehre, aber nicht nur da, und hingegangen ist zu der Zirkulationslogik, der Tauschrelation, beziehungsweise, das ist dann sozusagen jetzt abstrakt überhöht als Logik, der Relationalismus oder die Funktionsbeziehung, was der Eske Bockelmann in seinem Buch dann dauernd beschreibt. Da geht es um diese Funktion. Also dieser Ernst Cassirer, der Philosoph, bekannter Neukantianer, der hat versucht, das durch die neuzeitliche Wissenschaftsentwicklung hindurchzuziehen. Der sagt eben, es gibt da einen Übergang vom Substanzbegriff zum Funktionsbegriff. Das heißt, das ganze Problem der abstrakten Arbeit, was da drin liegt, natürlich auch entsprechend die geschlechtliche Abspaltung, was sich durch alle Kategorien, durch den ganzen Zusammenhang hindurchzieht, das wird mehr oder weniger, weil das eben die unangenehmere Seite ist, so langsam eskamotiert, das Ganze in der Funktionslogik der Zirkulationssphäre wahrgenommen. Also x wahre A ist y wahre B wert oder x wahre A ist y Geld, kostet y Geld. Also diese Funktionsbeziehung, dieser Funktionsbegriff, der natürlich auch dann all die Unterschiede, die durch abstrakte Arbeit und geschlechtliche Abspaltung gesetzt werden, auslöscht. In der Zirkulation ist ja wirklich alles gleich, scheinbar, wenn man die für sich nimmt. Und da gibt es jetzt eben so eine umfassende Veränderung oder Umstrukturierung dieser kapitalistischen Vernunft, dieser Fetischvernunft, was ihre Reflexionsgestalt angeht. Also es wird alles in Relationen, in Funktionen wahrgenommen. Es hat natürlich in der Volkswirtschaftslehre ist der Übergang von der Klassik, wo es ja noch um die Arbeitssubstanz ging, zur Neoklassik, wo es eben nur noch die Funktionsebene, also der Zirkulation ist. Und in der Sprachwissenschaft genauso. Und die ganze postmoderne Theorie und Philosophie, der ganze Postmodernismus ruht eigentlich auch auf diesen Übergang zu reinen Funktionsbegriffen. Die sind natürlich leer, da gibt es keine Substanz mehr. Daher auch in der Postmoderne dieser Affekt gegen den sogenannten Essentialismus, dass es diese Substanz wirklich gibt und dass da ein Problem drin liegt, wird dann damit ausgeblendet. Und da mache ich jetzt eben der neuen Marx-Lektüre den Grundvorwurf, dass er genau das nachvollzieht, und zwar in der Formanalyse selber, in dieser Analyse der Fetischkategorien, dass er nämlich den Substanzbegriff negiert, der bei Marx durchaus ein quasi aristotelischer ist, also eine wirkliche Substanz, berühmte Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn, eine konkret historische Reduktion auf diese Verausgabung von menschlicher Energie. Wenn man das jetzt umdreht und sagt, ja, abstrakte Arbeit, der Sohn Rethel zum Beispiel sagt, das ist ein hegelischer Mystifikationsbegriff, das gibt's ja gar nicht. Also Arbeit ist immer konkret, sieht man doch, da wird immer was hergestellt und abstrahiert wird erst im Tausch. Und das ist dann die Realabstraktion, ist die Tauschabstraktion. Der Begriff abstrakte Arbeit ist ein reiner Mystifikationsbegriff, obwohl er dann selber mit dem Substanzbegriff dann arbeitet, merkwürdigerweise. Nur ist es dann halt nicht mehr abstrakte, sondern eben die konkrete Arbeit, irgendwie die Substanz, die sich dann in Geld ausdrücken soll. Bei Michael Heinrich ganz genauso. Es wird der Substanzbegriff im Grunde in einen Funktionsbegriff aufgelöst, eine Konstitution über die Zirkulation. Da kommt dann eben der Vorwurf auch an Marx selber, er hätte das substantialistisch verstanden. Gleichzeitig wird aber der Substanzbegriff weiterverwendet. Mir hat bis jetzt noch keiner erklärt, was eine nicht substantialistisch zu verstehende Substanz sein soll. Also es wird eben hier was eskamotiert und natürlich muss man dem auch im Einzelnen nachgehen, aber das ist sozusagen auch ein Hinweis darauf, dass diese kapitalistische Vernunft, diese Fetischvernunft, diese aufklärerische, dass die natürlich jetzt auch eine Geschichte durchlaufen hat. Das ist diese Wendung zum sogenannten Positivismus und gleichzeitig eben vermittelt diese Wendung zum Relationalismus, zur bloßen Funktion, weg von dem unangenehmen Substanzproblem. Jetzt komme ich dann zu was sehr Kruden, das war jetzt alles sehr, sehr grundsätzlich abstrakt. Natürlich die Linke, der Marxismus, die haben sich ja sozusagen, wenn man es jetzt historisch betrachtet, eigentlich immer in diesen Kategorien bewegt. Also alle Formulierungen, was Kapitalismuskritik sein soll, was Sozialismus sein soll, wie man da rauskommt, hat sich nie bezogen auf diesen Zusammenhang der Daseinsformen, Existenzbestimmungen und objektiven Gedankenformen. Deswegen taucht das hier überhaupt erst jetzt auf, nach 150 Jahren Marxismus, muss man sich mal vorstellen, als Problem überhaupt. Und diese Bewegung in diesen Kategorien, das ist natürlich der Gang der bürgerlichen Politik und Ökonomie überhaupt. Dieses, weil die Kategorien ja nicht starr sind, die sind prozesshaft, das ist ein historischer Prozess, findet da auch eine ständige Widerspruchsbearbeitung statt, wie ich das genannt habe. Und diese ständige Widerspruchsbearbeitung, die kann eigentlich, wenn sie kategorial immanent bleibt, das heißt nicht zur kategorialen Kritik kommt, nicht zu dieser Erkenntnis in Form der Kritik, dann kann sie eigentlich nichts weiter machen, als die einen Kategorien gegen die andere ausspielen. Und es sind ja auch polare Bestimmungen, das ist ja nicht einfach ein Katalog von Kategorien, sondern das sind immer auch polare Bestimmungen. Ich will jetzt das, was wohl sehr plausibel sein dürfte, also die polare Bestimmung von Markt und Staat, dass also in der ganzen Geschichte der kapitalistischen Gesellschaft diese ständige gegeneinander ausspielen, das hat auch bestimmte Konjunkturen, wo also entweder der Markt wird gegen den Staat geltend gemacht oder der Staat gegen den Markt im Sinne von Regulation oder sogar Überwindung vermeintlicher des Kapitalverhältnisses durch Verstaatlichung. Und da ist was Interessantes zu beobachten. Das zeigt auch, wie diese kategoriale Kritik eben auch durchaus sehr konkrete Probleme betrifft, dass nämlich traditionellerweise bis zum Zusammenbruch des Realsozialismus Marx Sozialismus und Kapitalismuskritik immer gleichgesetzt worden ist in der einen oder anderen Weise mit Staat. Verstaatlichung, das ist dann halt der Arbeiterstaat, der proletarische Staat. Dann gab es da zwar ein paar Reflexionen, sogar von Lenin, nicht? Also so, und auch von Engels dann, also die berühmte Formulierung, der Staat, der schon keiner mehr ist und der Verweis auf die Pariser Kommune und so weiter. Aber so richtig aufgedröselt worden ist es nie. Und dass der Staat absterben soll als Programm, das lief immer aufs Gegenteil hinaus. Erstmal die Staatlichkeit, das berühmte Primat der Politik über die Ökonomie herstellen. Nun ist es so, dass ja heute die ganze Linke diesen Neoliberalismus dafür anklagt, dass er jetzt wieder sozusagen das genaue Gegenteil macht, also die Entfesselung des Marktes, dieser eine Kategorienebene gegen die Politik, gegen den Staat, diese andere Kategorienebene. Und wie schlimm das ist und zu was das alles führt, stimmt natürlich auch. Nur, wenn man jetzt sich das mal anschaut, was eigentlich nach den oder unmittelbar beim Zusammenbruch des Realsozialismus passiert ist, da ist es schon recht erstaunlich. Denn ich habe jetzt hier mal nur als Beispiel zur Illustration ein Buch, das ist 1990 erschienen, also gerade in dem Umbruch, ist von Joachim Bischoff und Michael Menard, das sind also die Leute vom VSA-Verlag und diesen sozialistischen Studiengruppen SOST, die sehr viel gearbeitet haben zur Rekonstruktion der marxischen Theorie und Kritik der politischen Ökonomie. Die hatten immer so ein theoretisch distanziertes, positives Verhältnis zum Realsozialismus. Die haben gesagt, ja, theoretisch ist es nicht auf der Höhe, da sind Fehler drin, dass die ganze Wahrnehmung, also was da als offizielle DDR-Literatur erscheint, da, das ist alles verkürzt, aber das ist immerhin der reale Sozialismus, einen anderen gibt's halt nicht, ne? Und da muss man sich sozusagen politisch positiv drauf beziehen, aber theoretisch distanziert. Und jetzt bricht dieses Ding zusammen, ne? Und wie ist die Reaktion drauf, ne? Und da sieht man jetzt wirklich, dass hier wirklich null Annäherung an kategoriale Kritik stattgefunden hat. Das heißt schon im Klappentext, tabubrecherisch, die Autoren zeigen, dass Marktwirtschaft und Sozialismus kein Gegensatz sind, sondern ganz im Gegenteil zusammengehören. Kurz, sie räumen gründlich auf mit alten linken Mythen. Ja? Peng. Ja? Also da sieht man wirklich diesen Sprung, nicht? Kategorien gegeneinander ausspielen. Da sind sie längst auf neoliberalem Trip sozusagen gewesen, bevor überhaupt diese Kritik dann daran sich entfaltet hat. Ich kann es jetzt an ein paar Stellen, also wie das war, wie sich das vorgestellt haben. Das war nämlich so, dass diese Rechtfertigung und Selbstrechtfertigung des Realsozialismus, als transzendierendes oder schon transzendiertes nicht-kapitalistisches System sich immer darauf berufen hat, dass zwar die ganzen Kategorien existieren, abstrakte Arbeit sogar als Rechengröße, Ware, Geld, Wert, ja, Wertrechnung, sogar Kapital in Form von Unternehmen, die dann geplante Gewinne machen und so weiter. Ja. Und natürlich auch Recht, sozialistisches Recht, Staat, sozialistische Demokratie, Rechtssubjekte, alles da. Ja. Aber dann hieß es immer, das ist ja uneigentlich, weil das wird ja nicht so gehandhabt wie im Kapitalismus. Das sind zum Beispiel, was die ökonomischen Kategorien angeht, sind bloße Rechengrößen, die bewusst gesteuert werden von der politischen Instanz. Und damit ist es ja kein Kapitalismus mehr. Aber obwohl die Kategorien alle da sind. Was Ähnliches sagt übrigens in irgendeiner Stelle auch der Michael Heinrich, also dass es kein Kapitalismus natürlich sein konnte, weil es ja, die Kategorien waren zwar da, aber halt völlig anders konfiguriert. So, und jetzt dieselben Leute, die das immer gesagt haben, ne, die sagen jetzt, ja, das war ja leider eine Fiktion. Aber nicht so rumgedreht, dass man sagt, ja, also die Kategorien werden entweder abgeschafft oder wenn nicht, dann ist es eben Kapitalismus. Das ist dieser kategoriale Zusammenhang, diese Daseinsbestimmung. Das muss man ernst nehmen. Ne? Das ist nicht einfach bloß eine Hülle oder eine Bezeichnung. Ja? Das sind reale Existenzformen und damit eben Gedankenformen. Ja, und jetzt schreiben sie, das war bloß eine Fiktion mit den Recheneinheiten, drehen das aber genau andersrum. Also die Fiktion bestand darin, der gesellschaftliche Charakter von Arbeit sei qualitativ, quantitativ durch einen gesellschaftlichen Willensakt herstellbar, ohne Dazwischenkunft gegenständlicher Vermittlungsformen, wie sie die Tauschwerte der Waren darstellen. Geld und Preise dienten nur als Rechengrößen für die in den Arbeitsprodukten vergegenständlichte Arbeit, deren gesellschaftlicher Charakter unterstellt wird, nicht als Vermittlungsformen, in denen sich der gesellschaftliche Charakter der Arbeit vermittelt. So, also, da dreht es jetzt rum, ne? Man sagt, das, was man vorher selber zur Rechtfertigung gesagt hat, das war falsch, aber nicht um jetzt hinauszugehen, also zur kategorialen Kritik, sondern ganz im Gegenteil, um zu sagen, ja, dann muss man eben, wenn schon sozusagen Markt, dann aber auch richtig. Ne? Ohne Preisbildung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist keine Ertragsrechnung auf einzelbetrieblicher Ebene möglich. Das ist diese Dasein-Existenzbestimmungen, Einzelbetriebe, Ertragsrechnung, ja, das ist überhaupt nicht im geringsten als Kategorie in Frage gestellt. Und dann kommt man eben dazu. Ja. Da heißt es dann natürlich weiter, ich mache jetzt nur noch ein paar so Zitate, weil die auch schön ins Auge springen. Auch in einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft wird die Ermittlung des jeweils in einem Produkt enthaltenen Quantums gesellschaftlicher Arbeitszeit weitgehend durch Nachfrage und Zufuhr auf dem Markt erfolgen müssen. Und wie kann das Ganze jetzt nicht kapitalistisch werden? Man höre und staune, indem es demokratisiert wird. Was dann passiert, das ist auch nett, dann noch ein Zitat, die größtmögliche Effizienz der Arbeitsverausgabung wird den Beschäftigten nicht mehr durch das Diktat der Vergrößerung der Mehrarbeit aufgezwungen, sondern ergibt sich aus der Demokratisierung der Produktionsverhältnisse. Ja, also die größtmögliche Effizienz der Arbeitsverausgabung. Ne? Da ist natürlich auch das Problem drin, dieser Arbeitsontologie, dass es eben eine gesellschaftliche Arbeitszeitrechnung nicht geben kann, weil diese abstrakte Arbeit selber eine Fetischkategorie ist und zur kategorialen Kritik unabdingbar diese Kategorie der Kritik der Arbeit, der Arbeitsontologie auch gehört. Und da komme ich jetzt langsam dann zum Schluss. Natürlich muss man hier das, was ich jetzt hier skizziert habe, nicht einfach nur, das habe ich ja eingangs auch gesagt, es muss verbunden werden mit konkret historischer Analyse. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, na, die haben ja wirklich gar nichts kapiert. Also die haben ja dann das ganze Problem der kategorialen Formen und ihrer Kritik, das ist einfach sozusagen eine intellektuelle Fehlleistung. Ne? Nur ist natürlich dieser Übergang, wie er hier skizziert ist, von dieser staatsfixierten Recheneinheitsillusion der Kategorien zu der Öffnung für Markt, also diese Tabubrecher, ne? Diese tabubrecherische Aussage, ist natürlich nicht einfach nur jetzt unmittelbar äußerlich durch diesen Zusammenbruch des Realsozialismus und dass man jetzt sozusagen eine Art theoretische Panik, Torschlusspanik bekommen hat, um dann noch die Kurve zu kratzen zum Markt, ne? Zur sozialistischen Marktwirtschaft, sondern Das hat auch was zu tun, denke ich, mit den sozialen Verhältnissen. Die haben sich ja gleichzeitig auch weiterentwickelt, diesen Prozessen der Individualisierung. Es war ja längst vor dem Zusammenbruch des Realsozialismus klar, dass dieses Paradigma proletarischer Klassenkampfstandpunkt, ne, dass das irgendwie schon eine ziemliche Patina angesetzt hatte, ne, dass also mit diesem proletarischen Klassenkampf es nicht mehr weit her war, dass eigentlich eine klassische Arbeiterbewegung nicht mehr existiert hat, die Gewerkschaften längst zu Systemfunktionsträgern geworden sind, wie das ja auch schon die kritische Theorie beschrieben hat. Da ist sie übrigens konkret historisch auch, ne, nicht einfach nur abstrakt ideologiekritisch. Und in diesem Kontext hat sich das abgespielt, was Roswitha auch in ihrem letzten Exit-Artikel angesprochen hat, dieser Aufstieg der sogenannten neuen Mittelschichten, was zu tun hat mit den Vergesellschaftungsprozessen durch das Kapital in diesen Kategorien. Und dieser weitergehende Vergesellschaftungsprozess, der also sowas wie diese neue Mittelklasse hervorgetrieben hat, die dann ja ihr Humankapital sozusagen in Form von Bildung, Qualifikation hauptsächlich hat, entsprechende Funktionen, die sehr stark nicht nur diesen Kulturbereich oder diesen kulturindustriellen Bereich, sondern eben weitgehend auch der Zirkulationssphäre angesiedelt sind, bis hin zur Werbung und so weiter. Und da gibt es natürlich jetzt auch so ein gewissermaßen theoretisches Repräsentanzverhältnis. Dieses nicht zur kategorialen Kritik kommen, nicht zur Kritik der Existenzbestimmungen, das Erkennen in der Form der Kritik, läuft immer darauf hinaus, sich sozusagen legitimatorisch zu immanenten sozialen Subjekten dieses automatischen Subjekts zu verhalten. Und insofern könnte man sagen, gerade nachdem auch der Krisenprozess der dritten industriellen Revolution auch diese neuen Mittelschichten sozusagen in Bedrängnis bringt und gleichzeitig zum Teil noch neu hervortreibt und prekarisiert, gibt es sowas wie eine neue Kleinbürgerideologie, aber eben eine postmoderne, eben eine neue Mittelschichtsideologie, die genau sowas dann herumwälzt, also so, wie kann man als Marktexistenz, als Marktsubjekt sozusagen trotzdem in irgendeiner Weise ja sozialistisch oder nicht bedrängt von diesem schlimmen Großkapital, ne, in irgendeiner Weise existieren. Also das gibt's ja nicht nur jetzt bei den SOST hier oder was ich hier so kurz skizziert habe. Das findet sich auch im Programm der Linkspartei, ne, die der Mittelstand, ne, muss, bitte, sind dieselben Leute, ja, stimmt, ja, na gut. Gut, aber auch im Postoperaismus, ne, hat also der Toni Negri schon in den Ende der 70er und im Lauf der 80er Jahre den schönen Begriff der Autovalorisation aufgebracht. Das heißt wörtlich übersetzt nichts weiter als Selbstverwertung. Und Selbstverwertung meint, es entstehen neue Subjekte der marktförmigen Selbstständigkeit, nicht nur die berühmten Scheinselbstständigen, sondern eben auch die Net Class, diese Leute, die mit sozusagen als kleine Selbstständige, aber auch in kooperativen Zusammenhängen, ne, operieren. Also eine ganz spezifische Sorte von neuer Mittelschicht. Und im Grunde war das ja fast das Stichwort für die deutsche Arbeitsverwaltung, Selbstverwertung, die berühmte Ich-AG. Ne? Und man könnte dann sagen, ich muss das jetzt natürlich abkürzen, also es ist auch jetzt nicht hier Gegenstand, ich will es nur in den Kontext bringen. Ne? Man könnte sagen, nicht mehr die freie Assoziation der Individuen à la Marx, jenseits dieser Fetischkategorien, sondern die freie Assoziation der Ich-AGs. Ne? Also eine Art, man könnte sagen, was dahinter steht, ist im Grunde, und das muss man auch dazu in Beziehung setzen, und ich würde die neue Marx-Lektüre, zumindest was den Heinrich angeht, als ideologische Flankierung, gerade auf der abstraktesten formanalytischen Ebene, dessen nehmen, nicht der Übergang von der proletarischen Klassenkampf-Ideologie zur kategorialen Kritik, also zur Wertabspaltungskritik, sondern der Übergang von der proletarischen Klassenstandpunktsideologie zur Mittelschichtsideologie in der Krise. Also den Hintergrund, den würde ich da schon aufmachen und das kann man natürlich, muss man dann auch entsprechend nachweisen. Ich will jetzt zum Schluss nur noch eins machen. Ich habe jetzt noch was ausgelassen, nämlich, dass man natürlich den Marx selber hier auch in seiner Zwiespältigkeit sehen muss. Ich habe es jetzt so etwas linear dargestellt, als wäre das, was ich jetzt hier referiert habe, als wäre das sozusagen bloß ein Referat von Marx, ne? Aber da stehen eben nur diese drei Stellen. Ne? Und das Problem ist, dass es da nicht ausgeführt ist. Und bei Marx gibt es natürlich in der Tat das Problem, dass er gerade hinsichtlich der Ontologisierung, damit auch der Frage der Kritik der bürgerlichen Vernunft insgesamt, changiert. Also das ist nicht klar. Ne? Gerade was die Arbeitsontologie angeht, da ist es sehr doppelbödig. Da kann man auch wieder Stellen auffahren, und zwar quer durch, also nicht erst, nicht bloß Frühschriften noch anders als im später im Kapital, sondern durchgehend, wo die Kritik der Arbeitsontologie und die Affirmation auf einer bestimmten Ebene, nämlich als sogenannte Gebrauchswertproduktion, da ist. Ne? Und an Letzteres hat sich natürlich der Marxismus richtig gekrallt. Ne? Und das hat auch was mit dem geschichtsphilosophischen Problem zu tun, wenn nämlich der Marx seine Methode darstellt, was er ja auch ganz wenig tut, ne? Aber im Vorworten zum Kapital taucht es dann mal auf, beziehungsweise im Nachwort zur zweiten Auflage, wo er dann sehr stark auf den Materialismus abhebt. Also der Hegel hat es in idealistischer Form, ne? Und er stellt es vom Kopf auf die Füße, drückt es aus, das sind materielle Verhältnisse. Was dabei aber ein bisschen untergeht, ist ja, dass das nicht einfach in dem kruden Sinn materielle Verhältnisse sind, sondern nur in dem Sinn, dass auch materielle Elemente der sozialen Beziehungen und das Naturverhältnis, was ja natürlich Umgang mit Materie ist, ne, da drin eingeschlossen ist. Aber das Verhältnis als solche ist nicht einfach materiell, sondern es sind ja objektivierte Daseinsformen, Existenzbestimmungen und entsprechend objektive Gedankenformen. Und eine objektive Gedankenform ist natürlich nichts Materielles. Ne? Es wurzelt in bestimmten Verhältnissen, konkret bestimmten historischen Verhältnissen, aber es ist nicht in dem kruden Sinn materiell. Und ich denke, dass er das deswegen macht, der Marx, weil er selber noch eine Affinität zur hegelischen Geschichtsphilosophie hat. Er hat ja immer auch noch das Fortschrittsdenken. Ne? Der Kapitalismus war ein notwendiger Fortschritt. Damit hängt auch diese halbe Arbeitsontologie zusammen. Ne? Und da wird es dann eben problematisch. Ne? Also da müssen wir dann sagen, wenn du das wirklich ernst nimmst, dass das wirklich nur historisch bestimmte Daseinsformen, Existenzbestimmungen sind, gilt es auch für die Vernunft, dann gilt es aber auch für die gesamte Geschichtsbetrachtung. Ne? Da hast du die Brille noch nicht abgenommen. Ne? Also, dass es eben keineswegs dieses Geschichtskontinuum gibt des Aufsteigens, wo dann der Kapitalismus ein notwendiges Durchgangsstadium ist und das ontologisch verankert ist in der Arbeit. Menschwerdung des Affen durch Arbeit. Ne? Haha. Ja? Ich komme jetzt zum Ende. Und zwar will ich da noch auf eins eingehen, weil wenn man jetzt sagt, ja, diese kategoriale Kritik ist jetzt zu entfalten, da ist man natürlich draußen vor der Stadtmauer, weil das ist nicht kompatibel, das ist nicht integrierbar in Politik, in die Bewegungslinke, in ihrem Ist-Zustand, das ist eigentlich in gar nichts integrierbar. Das ist erstmal sehr hart und die Frage ist ja, wie geht man damit um oder was kann man dazu sagen? Es gibt, wenn man es jetzt auf der theoretischen Ebene nimmt, natürlich einen Einwand, der sagt, ja, die objektiven Gedankenformen und Existenzbestimmungen, das sind ja auch unsere, so wie wir hier gehen und stehen und sitzen. Welche Konsequenz hat das? Es gibt so eine affirmative Konsequenz, und ich denke, die ist auch mit angelegt in dieser neuen Marx-Lektüre und die ist auch bei den Antideutschen da, soweit die überhaupt an diese Sachen herankommen, nämlich, es wird gesagt, ja, irgendwie wissen wir jetzt zwar, dass es diese Matrix gibt, diese Fetischkonstitution, aber wir sind ja drin, also wenn ihr euch jetzt anmaßt, die kategoriale Kritik zu entfalten, dann nehmt ihr ja sozusagen einen fiktiven Standpunkt außerhalb ein. Also außerhalb der Stadtmauern hieße dann sozusagen die Anmaßung eines Standpunkts außerhalb. Und ich würde es aber nicht, denke, dem kann man Folgendes entgegnen, diese Kategorien sind eben nicht starr. Sie sind als solche schon abstrakt analytisch betrachtet, ja polar strukturiert, eben Markt, Staat, Geld, Recht und so weiter. Und sie sind Kategorien in Bewegung. Das ist ja bloß eine analytische Abstraktion, dass ich sie aus ihrer konkret historischen Bewegung rausnehmen kann, auch in der Analyse. Und weil das so ist und weil sie diese Reibungsfläche mit dem tatsächlichen Lebensprozess dauernd haben, gibt es ja diese Widerspruchsbearbeitung, diese immanente. Und die kann man durchaus auch im Denken und hoffentlich letztlich auch im Handeln weitertreiben zum Aufsprengen dieses Gefängnisses, in die Luft sprengen der bürgerlichen Vernunft, der Aufklärungsvernunft und letztlich in die Luft sprengen eben dieser realen Existenzbestimmungen. Und das heißt aber dann natürlich, dass das selber auch ein Prozess ist. Wir wissen ja noch gar nicht, wie weit wir dabei jetzt schon gelangt sind. Wir dürfen uns ja nicht in die Tasche lügen, als wären wir dann wirklich schon außerhalb. Sondern das ist selber ein Prozess des sich hinauswühlens, des sich hinausarbeitens. Das bedeutet eben, dass man da bloß nicht Halt machen darf. Und das ist natürlich die Bremse, die da reingehauen wird, ist dann, wenn gesagt wird, ja, wenn dieses sich hinausarbeiten auch der Begriff davon, ja, dass man eben nicht einfach draußen ist, sondern man arbeitet sich hinaus, man stößt an sozusagen tatsächlich an die Grenzen oder die dieser Denkformen, indem man sich das bewusst macht, dass das also sozusagen umgemünzt wird, zu sagen, ja, im Grunde kann man ja gar nicht da raus. Man kann keinen abstrakten Standpunkt außerhalb einnehmen, also muss man sozusagen aus diesem kategorialen Zusammenhang erstmal das Beste machen, hoffen, dass vielleicht es mal irgendwie kritisierbar wird, aber erstmal gilt's, das Schlimmste zu verhindern und das ist dann eben, was weiß ich, der Umasozialismus, ne? Also muss man erstmal den kategorialen Zusammenhang eher affirmieren, weil er ja gleichzeitig Vernunft ist und so weiter. Und da würde ich eben sagen, da immer feste drauf, ne? Also da kann man nicht nachgeben. Das andere ist natürlich jetzt das Praxisproblem und das hat da auch was damit zu tun. Natürlich ist mit dieser Form der kategorialen Kritik ein ungeheures Distanzverhältnis gesetzt zu allem, was an immanenter Widerspruchsbearbeitung natürlich passiert. Nur wenn man jetzt hergeht und das so ummünzt, dass man sagt, ja, also damit gibt's überhaupt keinen Bezug mehr, weil wir ja nicht bloß legitimatorisch sein wollen und dann eben runterplumpsen, weg, zurückfallen hinter die kategoriale Kritik, dann kann man sich auf soziale Bewegung, sozialen Widerstand überhaupt nicht mehr beziehen, beziehungsweise nur noch in Form der Ideologiekritik. Das ist dann dieser ideologiekritische Reduktionismus, der sich übrigens gerade dadurch dementiert, dass er selber dann ahistorisch wird, also nicht vermittelt mit der konkret historischen Analyse, wie ich das vorhin mal kurz angedeutet habe. Und da denke ich, dass die Ideologiekritik, die ist natürlich notwendig, die ist ja damit drin, in der kategorialen Kritik angelegt, ist aber eben nicht alles, sondern dann geht es eben schon auch darum, innerhalb der Bezugnahme, also der kritischen und der intervenierenden, wenn man es jetzt sozusagen, dass Theorie auch intervenieren kann, indem sie Bezug nimmt auf Entwicklungen, Bewegungen und so weiter, dass diese intervenierende Bezugnahme dann natürlich auch sich genau anschauen muss, was da passiert, welche Formen von Widerstand. Das ist zwar alles immanente Widerspruchsbearbeitung, aber das sind eben auch nicht alle Katzen grau, sondern da ist eben die Frage, was ist vielleicht weiter treibbar, dass es an die Grenze dieser Existenzbestimmungen auch praktisch ranführt, wenn auch nicht jetzt unmittelbar, und was ist da bloß eine Hemmung und was führt also eher zurück? Ich denke, dass man das dann auch im Einzelnen halt auch untersuchen muss. Auch da kann man nicht abstrakt allgemein sozusagen irgendwas dazu sagen, sondern die kategoriale Kritik ist zu verbinden mit der konkret-historischen Analyse, mit der Ideologiekritik, die in diese Analyse eingebaut ist und mit der Intervention in Bezug auf soziale Bewegungen, eben gerade auch kritische Intervention, aber nicht im Sinne der bloßen Ideologiekritik und der abstrakten Negation. Und da muss dann eben einen Weg gefunden werden. Und insofern denke ich, sowohl also was das Denken, die Theoriebildung angeht, als auch was der Bezug zu Praxisformen angeht, dass es durchaus möglich ist, hier diese kategoriale Kritik in gewisser Weise zum Tanzen zu bringen. Aber nur dann, wenn man eben auch das tatsächlich so macht und das auch durchhält. Und dann ist es eben dieses sich hinauswühlen, sich hinauskämpfen aus diesem kategorialen Gefängnis. Mag jetzt sehr ein etwas abstrakter Abschluss, aber weiter sind wir halt nun mal nicht. Okay.